Meter jeder immer wieder gern, weil ohne Musi ist der Alltag grau und leer. Polka, Walzer und dazwischen drin einmal modern. Sagt mir, wo kämen ohne Musi all die Träume her? Die Mann und die Burm, die tanzen, bis der Boden kracht. Und das Klatschen verführt, dass sie auch jeder rührt. Und bei einem guten Witz, ein Gorda jeder lacht. Mancher hat sein Herz verloren in so einer Nacht. Die Woche hast du bei der Arbeit schon ein Team und nur dazu hängt bei dir der Haussegen schief. Dann hör auf meinen Rat und komm zu uns ins Zelt, denn bei Freunden und Musik ist viel freundlicher die Welt. Sie hört da jeder immer wieder gern, weil ohne Musi ist der Alltag grau und leer. Polka, Walzer und dazwischen drin einmal modern. Sag mir, wo kämen ohne Musi all die Träume her? Die Mann und die Burm, die tanzen, bis der Boden kracht. Und das Klatschen verführt, dass sie auch jeder rührt. Und bei einem guten Witz, auch gar auch jeder lacht. Mancher hat sein Herz verloren in so einer Nacht. Bis Freitag hat man für gar nichts Zeit. An diesem Wochenende ist wieder mal so weit. Und wenn beim Rendezvous noch die Musik kommt dazu, springt das Herz gleich in die Höhe. Ja, so ist das Leben schön. Die Madel und die Burm, die tanzen, bis der Boden kracht. Das Klatschen verführt, dass sie auch jeder rührt. Und bei einem guten Witz, auch jeder lacht. Mancher hat sein Herz verloren in so